Ding Dong! Hallo, liebe Freunde der gepflegten Mensa-Unterhaltung. Wir sind wieder da. Heute wieder in altgewohnter Besetzung. Es regnet. Ich glaube, heute habe ich das Gefühl, das wird eher so eine heimelige Sendung. Ja, wir haben es eigentlich immer heimelig. Du bist auf Krawall gepustet, ich sehe es direkt. Also nicht, was das Essen angeht, aber einfach. Aber letzte Wochenende war ja schon eigentlich die Krawall-Sendung. Was? Ja, aber. Da ging es hoch. Ich fand schon, da ging es schon hoch her. Es gab Konflikte, Emotionen, Leidenschaft. War ich so besoffen, weiß ich. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Nee, vor allem unser Podcast-Gründer ist ja negativ aufgefallen. Aber ach stimmt, ja, der war so ungeduldig. Ja. Der war so ungeduldig, ja. Stimmt, ja, der hat's gezappelt. Wir können ja mal ein bisschen Shit-Talk machen jetzt und gucken, ob er es überhaupt anhört. Der Gründer. Wahrscheinlich nicht, aber lass uns nicht über die kommende Folge zu viel sprechen, sondern zu den wichtigen Themen kommen. Der Mensa. War ihr heute in der Mensa? Ja. Yes. Habt ihr die Securities gesehen? Yes. Die sind schon seit Montag da. Die sind schon, okay, ich war seit Montag nicht in der Mensa. Ja gut, ich meine, ich wundere mich ja, dass es überhaupt so lange jetzt offen geblieben ist. Ich habe am Montag gedacht, okay, diese Measures, die sind irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also was man irgendwie versucht umzusetzen, ich weiß nicht, ob das damit erreicht wird. Was machen denn die Securities? Die machen so eine Art Einlasskontrolle. Die haben auch krasses Racial Profiling gemacht. Du nicht. Du bist Schwab, bleib draußen. Ja, genau. Also, das ist die Schlange nicht mehr so staut, wie es das halt bisher tut. Genau, ja. Ich glaube, die haben aber die Leute ein bisschen entzerrt. Ja. Die haben versucht. Aber man muss sagen, wir standen dann ja in dem Glaskasten der Treppe, standen wir ja trotzdem. Und das ist eh das, wenn irgendwo das Superspreader-Event stattfindet, dann im Glaskasten. Ja. Das haben auch Leute wild rumgemacht. Ja. Die Schlange sich nicht an. Die Schlange schon an. Die Scheibe lief so. Es gab schon diesen Titanic-Moment, wo so eine Hand an die Scheibe und dann so runterging. Ja, das hat man gesehen. Und da waren auch ganz viele so, dass da so viel Kondenswasser da war, war da ganz viel mit Fingern so Symbole reingezeichnet. Ja, im Glaskasten geht es als schon so böse. So A plus F oder so, ein Herz, so ein Herz mit so einem mit so einem Pfeil, der da so durchs Herz durchgeht und so. Also ja, ich habe jedenfalls, als ich das montags gesehen habe, habe ich eben gedacht, ich weiß nicht, das wird nicht mehr lang gehen, dann ist die Mensa wieder zu. So. Also diese Befürchtung hatte ich Montag und die bin ich noch nicht so ganz losgeworden, weil ich eben glaube, dass es sich nicht so leicht umsetzen lässt, was da, glaube ich, versucht wird. Mhm. Ja, also will es nicht den Teufel an die Wand malen. Bleibt abzuwarten. Aber es ist im Moment, glaube ich, gerade, so eine halbherzige Lösung. Ich meine, wenn die Mensa auf ist, sind wir alle froh, aber. Ja, es sind halt schon viele Leute in der Mensa, das muss man sagen. Das, was die gerade versuchen zu machen, das ist, glaube ich, es ist schwierig. Ja, ich würde sagen, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir unsere professionell überlegten Vorschläge einbringen. Zum Beispiel wäre es dann an der Zeit, falls doch der ein oder andere Corona-Fall in der Mensa auftritt, dass die Mensa tatsächlich einfach den Lieferservice anbietet oder Essen to go anbietet, dass man es abholen kann. Ah ja. Weil ohne das Essen kann ich meinen, bestimmt, oder? Was sollen die ganzen Leute machen? Das ist schon. Ich glaube, es hängt an den Gefäßen quasi. Man müsste selber was mitbringen quasi, selber einen Tupper mitbringen. Vielleicht lohnt es sich auch, ehrlich gesagt, nicht für die in dieser riesigen Küche mit den Kosten, den Betriebskosten was zu kochen. Ja. Und dann wissen die nicht. Oder wer kommt dann und holt welches Essen ab? Wie holst du es ab? Also ich meine, ich denke, das ist möglich, aber das Konzept ist schon schwierig, glaube ich. Ich würde sagen, it's worth a try. Ja, auf jeden Fall. Also dann kocht man am Anfang halt mal. Dann müssen wir uns mal zusammensetzen. 200 Leute. Mit Big C und dann vielleicht können wir da was aus bei Dora. Ich meine, wir schätzen uns hier. Aber egal. Es gibt ja Ausgänge, wo man so ein Dings aufbauen könnte, um das auszugeben. Es gibt ja fahrbare, wo der schnelle Teller auch immer nach oben fährt. Solche großen Wannen, die so einen fahrbaren Untersatz haben, die kann man ja auch an die Eingänge schieben. Dann kann man das ausschöpfen, man kann mit Mundschutz arbeiten. Man kann seinen Tupper wohin stellen, dann holt jemand, das ist ja so richtig, nimmt es und füllt es rein und gibt es wieder raus. Das ist ja so richtig Wirtschaftskrise. Da wäre sie dann so in der Kälte, steht da draußen Schlange und dann so eine Suppenküche und dann kriegst du deinen Erbseneintopf. Kann ich ein bisschen mehr haben? Weiter. Da gibt es auch ein Tandoori-Hähnchenbrustfilet. Ja, noch. Aber du weißt ja, hier. die Great Depression. Wir sind wieder in den 1920er. Ja, sind wir hatten es gerade schon, ja. Wir sind wieder in den 1920er. Es kommt wieder alles. Ja, die Geschichte 20er, wiederholt sich. In den 20ern haben wir auch gedacht, so, das geht ewig so weiter. Und dann kam Hitler. Ja, okay. Ich habe auch noch einen anderen Vorschlag. Jo, hau raus. Und zwar einfach nur den Außenbereich zum Essen ermöglichen. Jo, aber drin ist zu. Draußen mehr Bierbänke, die ganze Wiese voll. Die ganze Wiese voll. Und dann muss man halt über den über den Schatten springen, dass man Engel machen und dann sozusagen in der Kälte mit Jacke isst. Und was uns regnet? Ich glaube, das findet nicht viel Anklang für. Besser als nix. Das ist nach wie vor. Wir sind so desperate, liebe Mensa. Ich meine, man könnte Schirme aufspannen, das geht auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich meine, ja, dann kommt so, die können auch zu Hause bleiben, ja. Ja, so okay. Wie jetzt, dann kommt so ein Wind von der Seite und dann weht der den Regen von der Seite ins Essen. Aber es wird ja nicht jeden Tag irgendwie krasse Regenschauer geben. Nee, das nicht. Aber ich meine, ich glaube, wenn die Mensa auch noch anfangen muss, sozusagen nach Wetterlage zu kochen, dann wird es richtig kompliziert. Also ich glaube, die haben schon schwer genug, der Job ist schon schwer genug im Moment irgendwie. Das Ganze aufrechtzuerhalten und ich will auch gar nicht diese Maßnahmen, die gerade da durchgeführt werden, irgendwie lächerlich machen oder irgendwie sagen, dass das irgendwie blöd wäre oder so. Die tun, was sie können, aber ich befürchte einfach, dass es vermutlich dazu kommen wird, dass entweder das noch verschärft wird und dann weiß ich nicht, wie es aussieht, oder dass vielleicht wieder zugemacht wird. Aber ich glaube, zugemacht wird es nicht mehr, würde ich sagen. Vielleicht verschärft mit einfach weniger Leute. Also dass 200, 300 Leute können rein und stehen halt Leute am eigenen Ausgang und gucken halt. Und dann muss halt warten. Vielleicht draußen. Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich meine, wir werden sehen. Das bleibt alles in der Glaskugel. Und ja, ich meine, wir machen auch mit Essen, das wäre auch die Chance, neue Essen zu entwerfen. Das haben wir. Also das wäre ein Hint an die Kreativabteilung der Mensa. Sind wir. Wir sind die Kreativabteilung. Hint an uns selbst. Wie wär's, wir können uns ja auf hier 5000 Euro Basis einstellen. Für was? Für kreative Ideen. Input. Ja. Ja. Beratertätigkeit. Oder wir können uns auch eine E-Mail schreiben mit euren Vorschlägen. Ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns eure Vorschläge. Welche Essen würde dir To-Go gerne mitnehmen? Ich meine, eine Asien. pixos@tutanuta.de. Oh, du siehst gemerkt, Alter. Jetzt kann ich es. Du kommst die ganze Zeit nicht in Schwierigkeiten. Das ist ein neuer Running Gag. Ja, das ist ein neuer Running Gag. Ja, okay, ganz schnelle Schnellfahrrunde. Was würdet ihr euch gerne To-Go mitnehmen? Nicht drauf gucken. Aus dem Gedächtnis. Ja, das war jetzt die. Ach, das ist ja, okay. Top 3 oder ich nur hab was richtig Top 1? Ja, go. So eine dreieckige Pommes-Tüte, wo nur Gitterkartoffeln drin sind und obendrauf ist so ein bisschen Salsa und so eine Börek-Schnecke. Kann man easy to go essen. Aber die Börek-Schnecke passt ja, wie soll denn die noch in so eine Tüte reinpassen? Aber gut. Ein ganz normales Börek, einfach so eine Börek-Stange. So. Ja, oder Stange. So eine Börek-Stange. Ja, genau, die muss einfach ausgerollt werden und dann genau. Rein damit. Ja. Top Essen, bisschen viel frittiert, aber kann man gut auf die Hand nehmen, zack. Ah, ja. Ich hätte auch Bock auf die gebratenen Halloumi-Nibbles. Das wäre auch geil. Oder letztens wieder gegessen und Weltklasse gewesen, Puten-Zucchini-Köfte. Mhm. Mein neues Highlight. Gibt's schon lange, aber. Dass ich das noch erleben darf. Ich habe mich verliebt und vor allem. Dass jemand die Puten-Zucchini-Köfte so feiert. Die sind so saftig, die sind so lecker und ich habe die auch tatsächlich auf einigen Tellern gesehen. Und alle, die es gegessen haben, gut, also, ihr habt die richtige Entscheidung. Wenn halt die alternative Schupfnudel-Gemüsepfanne ist. Ohne Pink Sauce. Ist klar, dass man dann eher zum Fleisch greift. Ja, ich glaube, dann können wir doch einfach mal die Woche Revue passieren. Gehen wir los. Aber ich meine, du warst Montag nicht? Nein. Moment. Ich war am Montag. Doch, ich war am Montag. Du? Okay. Ich nicht. Okay. Dann mach ich das... Alone. Schnell geschwätzt. Dann mache ich das ganz kurz. Und zwar, ich habe die Falafel gegessen mit dem... Es war, glaube ich, kein Kräuterdip. Es war der Mango-Curry-Dip. Man muss es irgendwie wohl sagen, was man will. Das ist, glaube ich, dann diese Auf-Wunsch-Vegan-Geschichte. Wir denken immer, das ist beides. Und Auf-Wunsch-Vegan heißt, lass das eine oder das andere weg. Ah, das heißt, es gab tatsächlich nur einen Dip. Ja, es gab nur einen Dip. Und es war bei mir dann der Mango-Curry-Dip, weil ich jetzt nicht gesagt habe, hier, hallo. Aber ich habe schon wieder aus der Ferne gesehen, es sind wieder Rote-Bete-Couscous, Rote-Bete-Falafel gewesen. Und da bin ich ja ein, also nicht Feind, das ist zu viel gesagt, aber ich bin kein, nicht unbedingt ein Freund davon. Wenn da Falafel steht, dann rate ich Falafel. Und dann sind es immer, jetzt in den letzten, der letzten zwei Mal, wo ich das gegessen habe, waren es immer solche Rote-Bete-Dinger und es ist eher so süßlich. Und ich finde, der Mango-Curry-Dip ist schon süß. Ja. Und dann noch eine süße Falafel. Ja. Alles super, hat alles gut geschmeckt. Bis auf eben, dann, dass ich das Gefühl hatte, dass die Falafel, die sollten nicht süß sein. Hast du dich verarscht gefühlt? Ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Nein, also verarscht. Keine Ahnung, ich habe schon ein bisschen die Augen verdreht, als ich das gesehen habe. Ich dachte, nicht schon wieder. Ich dachte, letztes Mal, es wäre so eine aus der Not heraus. Ja, okay, die Erbsen sind alle, komm, hau noch ein bisschen rote Beete rein. Genau, ja. Obwohl ich war halt ja auch, ich bin ja immer um 12, also pünktlich da. Es kann nicht sein, dass es aus ist. Ja. Das stimmt. Also, falsch geliefert vielleicht. Wenn das jetzt in Zukunft so ein Ding wird, dann würde ich bitten, dass man das mal hinschreibt. Ja, das sollte man hinschreiben. Also ja, wenn ich das nächste Mal sehe, dass da rote Beete-Falafel steht, dann stelle ich mich zu den Linsen. Ja. So, safe. Also ich finde die sehr geil, die rote Beete-Falafel, aber ich kann es absolut verstehen, dass man das wissen will, was für Falafel gibt. Muss da eigentlich dastehen. Ja. Hashtag Transparenz. Hashtag offen. Ja, da gibt es ja auch andere Sachen. Ich meine, du kannst es nicht haben, wenn Rosinen drin sind und steht nicht dran. Ja. Es gibt manche Sachen, ja, schwierig. Wenn man das... Meine Sachen sind auch einfach so. Ja, dafür sind wir da. Wir geben das Feedback, wenn die Mensa sich dazu entschließt, das sich anzuhören und zu Herzen zu nehmen, dann haben wir alle was davon. Ja, weil die Fanbase einfach dann exponentiell ansteigt, auf jeden Fall. Mhm. Apropos Fanbase steigt exklusiv an. Ich habe ein bisschen die Werbetrommel gerührt für uns. Ach ja. Und einen Artikel für Fooder geschrieben. Wie heißt er denn nochmal? 9 Tipps. Du hast den geschrieben, jetzt weiß mir jeder, wer du bist. Oh! Leak! Okay, ich habe keinen Fooder, mein Pseudonym, ich weiß nicht wer. Ach, ist auch scheißegal. Ja, genau, du willst doch den Fame. Ich will den Fame. Auf jeden Fall, es sind Tipps für Mensa-Erstis quasi. Und ich habe auch unseren Podcast dann ganz elegant getroppt. Okay, fein. Also ich habe die Werbetrommel nochmal gerührt. Ja, dann. So viel dazu. Okay. Wollte ich nur kurz einstreuen. Finde ich gut. Soll ich euch erzählen. Wir müssen jetzt irgendwie einen Titel mit einbauen. Starke Aktion. Ja, Leak. Genau. Ausrufezeichen. Leak, der große Leak. Der große Felix-Leak. Welcher Felix ist gemeint? So. Stimmt, ihr wisst ja jetzt gar nicht. Welcher? Obwohl, ihr kennt uns wahrscheinlich. Stimmt. Egal, lass uns weitermachen. Dienstag habe ich schon letzte Woche fett durchgestrichen. Durchgeschnitten? Hast du das Alkohol? Und ich habe es durchgeschnitten. Nein, habe ich nicht. Ich habe es mir tatsächlich kurz überlegt, aber dann habe ich gedacht, hey, ich will halt nur ein bisschen produktiv sein. Ich glaube, das Allgäuer Käseschnitzel mit Rahmsoße, das bombt mich in die Ecke. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann komplett gegen die Mensa entschieden. Das ist wie wenn du dich in so einer Bazooka versteckst und die wird abgefeuert und du bist in so eine Ecke reingedrückt. Ja, so und dann kommst du erstmal 2-3 Stunden nicht mehr raus. Richtig, man. Weil das so viel Power und so viel Kraft hat, ja. Wie das sich da reindrückt in diese Ecke. Genau, wie so eine zu krass gekochte rote Beete. Ich weiß nicht, warum, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wie so in diese Ecke geschmissen wird und dann klebt die da so bäbig vermatscht in der Ecke rum. So fühlt man sich vielleicht. Aber egal, ja, ich habe halt gesehen, okay, rote Beete, Reis mit Karotten-Ingwer-Soße, Sojabohnen. Das habe ich schon mal gegessen und das habe ich gesagt, das kommt mir nicht nochmal. Das kommt mir nicht nochmal auf den Tisch. Teller, da mache ich lieber einen Umweg und gehe woanders essen. Das heißt, keiner am Dienstag essen? Sehe ich das richtig? Nee. Warst du aber nicht im Institutsfilm? War das Dienstag? Ich überlege gerade. Ich glaube schon, oder? Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Es gab diesen einen Tag, es war Dienstag oder Mittwoch. Möglicherweise war es Dienstag. Da habe ich auf den Plan geschaut und gesehen, oh, das ist Aubergine Masala. Was mache ich jetzt? Und da habe ich kurz ins Institutsfilm rüber geschaut. Und gesehen, dass es dann eine richtig gute Dreierkombi gab. Es gab das Cajun-Hähnchen mit Süßkartoffeldip und der Salsa. Koriander-Salsa. Das weiß ich tatsächlich nicht. Sah so aus. Ich habe den Koriander nicht direkt gesehen, den hat sie mal gegessen. Aber die war sehr grob. Also man hat die Maiskörner gesehen. Das hat sich sehr verlockend angehört, was du erzählt hast. Ja, und das Süßkartoffelpüree war auch sehr. Hast du das gegessen? Nee, das habe ich nicht gegessen. Das habe ich nur gesehen. Ich habe da ganz klassisch zum Hirtenkäse in Pergament und auf dem warmen Gemüsesalat zurückgegriffen. Mit dem Fladenbrot. Und es war eine gute Wahl. Hast du auch geschmeckt wie in der Rembrandtstraße? Ja, ich würde sagen, ja. Wobei ich das schon vor einiger Zeit auch gegessen hatte, wo tatsächlich Eisbergsalat ganz unten Teil dieses warmen Salats war. Mhm. Und es war diesmal nicht. Es war hauptsächlich Mais, Bohnen, also viel so TK-Gemüse. Und war es auch TK-Gemüse? Offensichtlich. Möglich, ja. Und dann lag eben dieser Hirtenkäse drauf, der war richtig gut. Ja, aber das klingt auch besser, ehrlich gesagt. Und das warmer, Brot war auch top. Warmer Eisbergsalat. Aber da der war ja früher dabei. Ich meine, früher war bei diesem Essen unten der Eisbergsalat so schön auch angerichtet, so aus quasi am Rand des Tellers, dass er so unten an der Seite noch rausgeguckt hat. Und das war warm. Und das hat mich immer so gestört in diesem Essen. Ja, ich meine, also warmer Eisbergsalat. Strange. Eisberg ist muss kalt sein. Ein, wie nennt ist doch klar. Das? Oxymoron, ist das das? Ja. Oder? Richtig, ja. Es hätte aber auch die Linsen mit Spätzle gegeben. Klassisch. Mit Würstchen, wahlweise Tofu oder Fleisch. Ja, okay. Leider ohne Senf. Aber ich habe schon gesehen, wie der Essigkanister, oder nicht Kanister, die Essigkanne, ja. Die Essigessenz. Die war schon parat. Mhm. Jutti, dann lass uns doch den Mittwoch machen. Ja, da hatte ich ja ein persönliches, absolutes, nicht nur Wochen, sondern vielleicht sogar Lebenshighlight. Lebenshighlight, ja. Oder wollt ihr erst irgendwie sagen, wie toll die Kartoffelsuppe ist? Nee, kann ich wieder nichts zu sagen, ich mache mal so rund. Ja. Ja, also ich war mit Sebastian und Linda in der Mensa. Linda sollte es übrigens auch mal in den Podcast kommen. Genau, damit Linda, wir rufen dich hiermit auf. Hiermit wirst du aufgerufen, mal in den Podcast zu kommen. Aber vielleicht, sie ist gerade very, very busy, also vielleicht danach. That's what they say. Ja, nee, wir waren zusammen in der Mensa und die zwei haben törichterweise die Schupfnudeln, die Gemüsepfanne am Essen 1 sich rausgelassen. Ja, das ist halt die Nordlichter, die wissen halt nicht, was Schupfnudeln richtig, wie man das richtig isst. Genau, nämlich nicht mit Rahmsoße. Egal, jedenfalls. Ich meine, die waren zufrieden. Wie sah die aus? Die sah eher rot aus. Also, da war rote Beete übrig. Da war für mich war es keine Rahmsoße, die sah sehr rötlich, beziehungsweise, ja, doch, sah rötlich aus. Oder hast du deine rote Brille an? Nein. Aber ja, genau. Der Reihe nach. Dann habe ich mich natürlich schon Wochen zuvor für die Puten-Zucchini-Köfte entschieden, weil ich gesehen habe, da ist diesmal Erbsenpüree dabei, anstatt so ein trockener Reis und gebackener Kürbis. Und diese Kombination mit diesen saftigen, leckeren Puten-Zucchini-Köfte. Ja, es war eine 6 von 5. Also eine 6 von 5. Absolut. Und was es noch besser gemacht hat, ist, dass die beiden beide ein Dessert hatten, dass sie beide nicht mochten, das ich aber auch feier. Was? Es war dieser, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Vanillepudding ist der, mit so einem grünen Baiser-Teil. Ah, das es schon mal gab. Ja, genau. Wir auch essen waren. Sebastian hat es treffenderweise beschrieben als, sieht aus wie Spülmaschinentab. Aber wobei Spülmaschinentab sieht ja lecker aus eigentlich. Ich denke oft so, wenn ich so einen Spülmaschinentab rein, geil, sieht eigentlich schon lecker aus. Es gibt doch so Jugendliche, die schlotzen das, oder? Ah, das ist ein Gerücht, glaube ich. Aber die essen diese Flüssigballs und so. Ich glaube, es war mal so ein Internet, das war so ein aber Ding. Ich glaube, es hat nicht lange gedauert. Das war wie dieser Zimtlöffel. Ja, aber ist ein bisschen gefährlich. Egal, jedenfalls dieses leckere Baiser mit dem Pudding, das die beiden nicht mochten. Habe ich mir dann auch noch reingezogen. Zweimal quasi. Doppelt. Das heißt, ich hatte ein Weltklasse-Essen. Ich hatte doppeltes Dessert. Ja, also ich hatte einen absoluten Weltklasse-Tag. Okay. Genau. Und ab da ging es nur noch bergab. Nein, aber eben. Ich war damit absolut happy. Okay. Gut, dann gehen wir auf Donnerstag. Da kann ich auch mal wieder mit schwätzen. Ich habe natürlich das milde Erdnuss-Curry mit Bio-Tofu-Kürbis, Tomate, Basmati-Reis und der gebackenen Banane gegessen. Ja. Habt ihr auch gegessen? Haben wir auch gegessen. Ich wollte natürlich wissen, wie sieht die aus, wie kommt die daher, wie schmeckt die? Die gebackene Banane, ich habe komplett vergessen, dass die da drauf ist. Ich war sehr überrascht, was da dann da drauf lag. Ich dachte, das ist ein abgeschnittener Finger frittiert. Das ist eine Krokette. Eine Krokette oder... Krokette. Ja, man hätte sehr viel da rein interpretieren können. Es war eine Banane. Ich fand das Erdnuss-Curry super geil. Ja. Super geil. Das waren die gleichen Kürbisstückchen, wie dann am Tag davor bei den Puten Zucchini-Köpfe dabei waren. Die habe ich sofort wieder angeguckt. Das war richtig top abgeschmeckt. Erdnusscurry eh immer geil. Die gebackene Banane war absolut nichts für mich. Ich mag halt keine Banane. Ich habe es probiert und es war nichts. Ich fand es eine geile Kombination. Kann ich mir vorstellen, wenn man es mag, dann ist es bestimmt geil, aber... Also ich fand die Kombination mutig und auch gelungen. Also Shoutout to C-Man. Ich habe erst gedacht, die gebackene Banane ist so ein Nachtisch. Ich war kurz überrascht, dass sie so oben drauf liegt auf dem Essen. So als ja, ich habe es erst nicht gecheckt. Ich habe die Banane genauso wie du, ich vergessen. Und dann, genau, aber war gut. Man hat auch gesehen, es war eine krasse Schlange wieder bei Essen 1. Und durch das, dass der Security vorne stand, mussten sich natürlich die Essen 2 Leute... Ja. Direkt outen. Ah, und dann direkt geschämt. Das waren Winterbraten People. Ja. Das war so. Mörder! Da wurde mir gerufen, so, Essen 2 und Security. Schneller Teller. Und dann sind sie immer so schnell vorgepusht, so. Ah, ja, hier. Nee, sowas nicht, aber man hat doch mal. Schon. Also nochmal spezifischer gesehen, wo sich hier die Linien trennen, sozusagen. Aber ich muss ja auch zugeben, ich habe ja vor 3-4 Wochen, habe ich ja auch, oder vielleicht sogar noch länger her, habe ich ja auch den Rinderbraten mir mal. Der ist bestimmt gut, oder? Und der ist echt nicht schlecht, vor allem Rotweinsoße ist wirklich eine Rotweinsoße, das ist nicht nur Gelaber. Aber heute war ich ja auch einfach neugierig. Ja. Und, Nee, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Vielleicht war es auch einfach nur Zeitgründe, weil die Leute gesagt haben, kein Bock, mich da anzustehen und dann auch noch zu warten vor der Mensa. Ich will jetzt essen. So. Ja. Gibt ja so Leute, so, die gehen dann um 12 in die Mensa, aber ich brauche jetzt was. Zack, zack. Sonst komme ich in Unterzucker. Richtig, ja. Ja, da war der Rinderbraten bestimmt absolut für die hervorragende Value. Ich hätte schon mal Bock, so Kroketten, einfach so ein kleines Schälchen mir noch abzuholen, ein bisschen so Kroketten zu snacken. Wo abzuholen? Ja, so ein ganzes Gericht so auf einem Teller ist immer schön. Ja. Aber manchmal habe ich dann doch so Gelüste, so oh, jetzt noch so eine Runde Gitterkartoffeln oder. Ich tue Kroketten. Deine Gitterkartoffeln. Ja, yeah, I love it. Richtige Love Story. Oh, Gitterkartoffeln. Die sind ja auch lecker, muss ich schon sagen. Mm. Okay. Okay, packen wieder ein. Wir gehen zum... It's Friday. Nee, haben wir schon besprochen. Haben wir schon besprochen. Letzte Woche, obviously. Ja, ist auch noch Quatsch. Komm, lass weitermachen. Ich weiß auch nicht, vielleicht schlemmere ich was. Aber vielleicht hänge ich auch noch im Seich. Im Seich. Da trinken wir schon wieder Bier. Alkoholfrei ist aber... Nein. Was ist alkoholfrei? Das laberst du. Das hast du mir da untergejubelt. Nee, let's go to nächste Woche, Montag, 26. Oktober. Monday. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh, die Woche. Hast du gedacht? Ich habe gedacht, oh, die Woche. Ich habe gedacht. Wir sind einfach, essenstechnisch sind wir Welten voneinander. Aber jetzt sag mal, was ist denn am Montag, die Bombe? Safe Asia Pfanne-Thai-Curry mit Gemüse und Soja. Du findest es nicht so gut. Ich finde, es ist immer okay, aber ich finde es nicht so geil. Also, es ist ein absolutes Top-Essen. Ja. Es ist nicht so gut wie das milde Erdnuss-Curry. Aber das milde Erdnuss-Curry, um das nochmal ganz kurz zu sagen, das war was Neues. Also alles daran war neu. Sogar der Basmati-Reis war anderes Anbaugebiet. Ja? Ja, der kam nicht aus Italien, sondern aus Marktreiferland. Ja. Regional ist der neue Trend. Gibt's richtig große Reis-Patties mittlerweile, ja. Ja. Sind einfach subtropisch hier. Einfach sonnig und warm. Ja, okay, aber ich weiß nicht, am Montag, ja... Ja gut, ich meine, das Chili con Carne... Das kann man immer essen, das stimmt. Ja gut, aber das Fleisch-Chili con Carne, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Das ist ja auch spannend. Ich glaube, es ist bestimmt gut. Weil die Bolo ist ja auch gut und dann kann es nicht gut sein. Habe ich noch nie gegessen, immer nur Sine. Ja, und okay, Mischbrot. Das turnt einen nicht so an. Obwohl, Mischbrot heißt es eigentlich... Das ist besser als Graubrot. Beim Mischbrot wissen die vielleicht noch nicht, welches Brot angeliefert wird. Ich glaube, das kann nicht sein, dass man da dann ein Fladenbrot kriegt. Das kann das sein. Nee. Nicht? Das ist 100 Brot. Ich habe oft gehofft und dann enttäuscht. Oder ein Baguette? Nee. Das Mischbrot ist schon ein Brotsorte. Das ist halt gemischt aus verschiedenen Mehlsorten. Ja, Mischbrot ist Weizen. Weizen und Dinkel. 50-50 Mische. Nee, das ist immer eher so 80 Weizen und 20. Wahrscheinlich. Was anders, da so kann man schön sagen, Mischbrot. Wodka-Bull-Mische ist auch die Weizen-Gerste-Mische. Wodka-Bull. 80-20. Also Montag ist irgendwie schon überall so ein bisschen was dabei, aber jetzt nichts, was mich so richtig vom Hocker reißen würde. Also okay. Also vielleicht auch Essen 2. Also Hähnchen, griechische Art. Griechische Art, Tzatziki, Gemüse, Couscous, Oliven und Schafskäse. Man weiß nicht, ist das ein ganzes Hähnchen oder eine Brust? Oh, das stimmt. Ist wieder gefährlich. Stimmt, ich habe keinen Bock auf diese Schenkel. Ich glaube, ich eher ein Schenkel. Weil Hähnchen Brust steht normalerweise dran, wenn es eine ist. Stimmt. Dann lass mal lieber die Finger davon. Gehen wir zum Chili. Ich glaube, ein Schenkel. Dann würde ich zum Chili gehen. Okay. Ja? Noch Redebedarf über den Montag? Nee. Gut, dann lass uns auf Dienstag gehen. Was ist Sturmdienstag? Ah, Essen 1. Es ist die ganze Woche ist eine Essen 1 Woche. Gebackener Kürbis, Hummus, Gemüsesalat, Fladenbrot. Top. Top. Mehr brauche ich nicht. Ich habe mir Fragezeichen hingeschrieben. Ich habe das noch nie gegessen, glaube ich. Ja, ist was Neues, glaube ich. Aber ich meine, ich muss aber einwerfen, ja, kurz, weil komm, ich gerade jetzt sehe, Institutswürdig. Also nebenher am Handy bist. Professionell. Ja. Weil ich doch immer wieder tatsächlich, wenn so Tage auftauchen, die einfach mit dem Anblick nicht überzeugen. Ist das bei Dienstag oder bei Montag? Nee, ich bin noch bei Montag. Ich bin gerade noch mal beim Montag. Ich wollte noch mal zurückschauen und habe dann in den Plan vom Institutsviertel gespickelt und sehe, dann wurde dann erstmal mit den Kräuterspätzle und dem Tomatenragout desillusioniert. Scroll dann aber runter zu Essen 3 und sehe den Blumenkohlburger mit Harissa-Mayonnaise, Aubergine, Rucola und gebackenen Kartoffelspalten. Oh yes. Wow. Ja. Okay. Ich würde sagen, das ist geschwätzt. Ist es geschwätzt, da geht man zum Insti. Insti, Binsti. Ja, weiß ich nicht. Musst du mir noch Bescheid sagen, weil ich habe das da nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine klare Sache. Bei der Mensa-App bin ich immer sehr hier einseitig unterwegs. Liebe diesen Burger. Ja? Na dann. Soll ich nur einwerfen? Cool. ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will. Jetzt bin ich total geflasht. Spaghetti Carbonara. Da. Carbonara. Gibt es beim Essen 2. Habe ich auch noch nie gegessen. Wie unser Coca-Cola. Habt ihr das nicht mal gegessen und gesagt, das war nichts? Nee. Angeguckt habt ihr das mal. Ich habe das noch nie gegessen. Ah, angeguckt. Ob es eine original italienische Carbonara ist. I doubt it. Ich auch. Aber ich finde die originale... So viele Eier müssten die da benutzen. Ja. Und ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob man das in der Mensa essen will. So ein Essen mit so halbgarem Ei. Obwohl die Hygienebedingungen ja top sind, weiß man ja eigentlich auch. Also ja, es wird eine... Die Auberginen, die machen, und die Zucchini sind auch nur halbgar. Muss ich an dieser Stelle mal kritisieren. Es wird eine Sahne-Carbonara sein, ja, wie eh und je. Ja, und dann am schnellen Teller Maultaschen in der Brühe. Ich mag Maultaschen angebraten. In der Brühe kann man schon mal machen, aber dann nur, wenn man krank ist. Also Maultaschensuppe, nur wenn man krank ist. Maultaschen angebraten ist was für vitale, virile Leute. Die fest im Leben stehen, mit beiden Beinen. Mit beiden Beinen, genau. Oder mit drei Beinen. Ja, ich habe meine Erektion. Okay, let's go. Ich ticke gerade noch beim Institut. Was machst du? Stimmt, sorry, ich bin... Bist du am Kicker? Ich muss sagen... Ich glaube, die machen hier ganz gut Konkurrenz. Ich sag jetzt mal hier. Hör doch mal auf, so wie hier. Wie sagt wenn man ihr Bock auf. Wir sind Institut. Geht's schon los. Deutscher Versprecher. Ich sag mal so: Hashtag Dönerteller. What? Essen 2, Knoblauchdip und Pommes. Dönerteller Versace. No way, da gibt's einen Dönerteller. Ja, da gibt's einen Dönerteller. Okay, ich bin auf jeden Fall Institutsfan. Hä, gab's auch schon in der Rennfassphase. Da hatte niemand. Da ist denn niemand. Ja? Das essen nur die Naturwissenschaftlerinnen. Es gibt aber auch was für die Anhänger der scharfen Asiasuppe. Für die Karotten-Kokossuppe, die Vollkornbrötchen. Okay, die wird mich wirklich könnte anmachen. Was sein. Die wird mich kann ein Flop, aber kann auch top sein. Obwohl, vielleicht haben die im Institutsviertel sozusagen das ist den geheimen Tresor mit den Newcomer-Rezepten der Rempertstraße geleakt. Ach so. Und dann die Rezepte. Entschuldigung. Da muss ich lachen auch, ja. Und wir lachen die halt, yes, yes, yes, das ist unsere Stunde. Wir preschen jetzt vor. Ich kann mir aber beim zweiten Nachdenken darüber auch vorstellen, dass ein Dönerteller in einer Allmann-Kartoffelmensa richtig nach hinten losgeht. Ich glaube, der geht auch richtig nach hinten los. Weil wir haben ja keinen Dönerspieß da. Und ich sag mal, das ist hundertprozentig so, es gibt ja inzwischen Dönerfleisch so tiefgefroren, kannst du ja kaufen. Ja. Und das wird ja sowas sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil wird. Also ich sag mal, Döner, der muss schon fresh runtergeschnitten mit Originalmesser. Ja, mit Messer. Mit Messer, nicht mit Maschine. Okay. Ich glaube, die bauen da so ein Gerät auf. Meinst du, die bauen der Gerät auf vielleicht sogar? Möglicherweise, ja. Aber ich der glaub, Gerät ist auch scheiße. Ich glaube, der Gerät macht es nicht gut. Macht das nicht gut? Nee, hast du schon mal vom der Gerät? Ja, ich habe schon mal der Gerät gegessen. Alles gut. War okay. Ich brauche schon den Schweiß. Du brauchst den Schweiß. Ich brauche den Schweiß. Extra Salt. Ein oder andere Unterarmhaar brauche ich halt bei meinem Dance-Scan. Ja, lass mal nicht so lange hier rumhängen, Alter. Komm, jetzt geh mal weg Randa. Vom Handy. Geh mal weg vom Handy. Ich will. Ich stütze, du kein Mensch. Nur weil es näher ist jetzt für dich. Nicht. Ah, nee, daher geht der Wind. Ich glaub, du kommst immer zu spät jetzt in der Winterstraße. Ich fahre ja immer von der Stadt zu sein zurück, dann nimm die Fahrt auf mich. Ach, echt? Von zum Institut vielleicht. Ja. Aber es, come on, es ist einfach nicht weit. Es ist 3 Minuten von Platz der Synagogen. Ja, manchmal entscheide ich mich also an schönen Tagen ja auch mal zum Laufen. Ja. Beziehungsweise, nee, an schönen Tagen zum Laufen, aber an hässlichen Tagen laufe ich. Weil ich hasse es bei mir. Kannst du auch die Bahn nehmen, fährt auch in die Richtung. Okay, dann geht die Bahn, ja. Lass mal jetzt am Mittwoch, wir sind immer noch am Dienstag jetzt. Jalla. Da gibt es irgendwas, was ich auch wieder mit einem Fragezeichen. Das ist der einzige Fragezeichen-Tag, hätte ich auch gesagt. Und zwar ist was Neues. Ja, Essen 1. Soja. Bällchen. Rahm. Soße. Kartoffel. Brei. Preisel. Beeren. Beilagen. Salat. Oder? Apfel. So machen wir das ab jetzt jedes Mal. Das war noch so anstrengend. Ja, Sojabällchen mit Rahmsoße. Also ich meine, der Schwab, der Gott, keine Ahnung, also der Gott, der Geger. Der Geger. Also ich weiß, aber der Schwab war dann ein harter Tag an dem Tag. Was mich ein bisschen irritiert, ist das Sojabällchen. Man weiß nicht so richtig, was wird die Geschmacksrichtung der Sojabällchen sein? Oder was ist da drin? Man kann es natürlich an den an den Beilagen ein bisschen rausfühlen, dass es eher in eine deutsche Küche gehen wird. Ja. Und jetzt nicht orientalisch schmecken wird. Aber deswegen finde ich es ja so befremdlich. Ja, da muss noch irgendwie Soja-Hackbällchen. Dann wüsste man, es ist so. Es wird so genau, es wird eine Fleischküche mit Soja. Ja. Aber Sojabällchen, dann denkt man so, was ist das jetzt? Aber. Vielleicht eine verkappte Falafel. Ich würde sagen, das klingt so kontrovers und spannend, dass man es eigentlich essen muss. Ja, ich werde es auf jeden Fall essen. Klar, ich werde es essen. Obwohl ich auch die Tandoori-Hähnchenbrust, Wokgemüse. Ja, die ist gut, ja. Stimmt. Die klingt schon auch gut, also die könnte man sich schon auch. Und auch der Nudelsalat-Thai-Art. Also das heißt, Mittwoch ist dein Highlight-Tag? Eigentlich nicht, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Nee, ich werde ja die Sojabällchen experimentell, bin ich ja unterwegs. Ja, werde ich essen. Okay, dann ich glaube, ich schließe mich da an. Dann haben wir das auch geschwätzt. Gut, Donnerstag. Fried Tofu gibt es mal wieder. Der Fried Tofu, der hat mich... Alter Freund Fried Tofu. Mittlerweile muss ich da leider sagen... Nicht gut. Fried, du hast mich enttäuscht. Ja, Fried hat mich enttäuscht, seitdem er in dieser Kartoffelpfanne da herkommt. Mmh. Diese Kartoffelpfanne passt meiner Meinung nach nicht. Oh, tatsächlich, ich habe mich schon gefreut. Dann nimmst du einfach einen Reis. Ich sehe es schon, Essen 1 übrigens. Fried Tofu mit Tomaten, Ingwer, Chutney. Ist gut. Paprika, Kartoffelpfanne, die ist schlecht. Eigentlich auch gut, aber es passt nicht zusammen. Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist alles gut, aber es passt nicht zusammen. Ja, das stimmt. Das war erstmal eine herbe Enttäuschung. Ja, und ich glaube, als wir es zum ersten Mal gegessen haben, war es nicht mit Kartoffeln. Das war was anderes, ja. Deswegen, ich würde Dienstag zum Erbseneintopf, genau, ja, und da würde ich mir die Bockwurst. Die Bockwurst. Ja, das muss schon sein. Oder mal wieder so ein Nee, ich habe noch nie so ein Schlades Würstchen. Nee. Bei mir, die muss prall sein. Das ist Senf dazu. Neu. Okay. Sonst gibt es Pfefferbraten, Rotweinsoße, das ist ja eigentlich same. Aber guck mal, was da alles drin ist in deinem Erbseneintopf. 3, 4, 5, 6, 8, Ried. Ja, Rind, Schwein und 3, 4, mit Geschmacksverstärker. 5, 6 und 8. Mit Geschmacksverstärker. 3. Ja, 3 ist Geschmacksverstärker. Ist da heutzutage noch Geschmacksverstärker drin ist? Die Bockwurst, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß gar nicht. Doch, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das nehme ich in Kauf. YOLO. Genau. Tja, also Donnerstag ist für mich klar. Also leider, muss man sagen. Ich habe auch einen traurigen Smiley beim Fried Tofu, weil eigentlich mag könnte ich ihn. Gut sein. Ich mag auch, wie der Fried gemacht ist. Voll, voll. Der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist da so ein bisschen Honig und dann angebraten. Der ist so ein bisschen ich glaube schon, ja. Der ist süß. Und eben dieses Süße, was dann durch das Tomaten-Ingwer-Chutney nochmal so ein bisschen verstärkt wird, das beißt sich für mich mit Kartoffeln. Ja, das passt nicht. Also. Das stimmt. Okay. Schade. Vielleicht hat es unser verehrter, geschätzter Mensa-Chef bei Paul Bocuse anders gelernt, wie die Geschmacksknospen zum Zusammenspiel funktionieren. Aber für mich nicht so. Vielleicht lohnt sich da der Anruf bei Mensa Consulting, die Beraterfirma. Genau. Also uns. Ausgegliedert von McKinsey und Partner. Vielleicht da noch was zu retten. Das ist ja voll die geile Geschäftsidee, oder? So ein Mensa-Consulting zu machen. Ja, wir wissen doch, was ich gerne... Frisch aufdruck ja, machen ist der Mensa. Für das nächste Jahr dann. Okay. Eine studentische Unternehmensberatung. Ich brauche einen Job. Dieser Podcast, der rentiert sich für mich überhaupt nicht. Da ist noch gar nichts reingekommen. Ein Freiessen ist jetzt reingekommen. aber hey, ich würde sagen, jo. Am Freitag, da war das auch eigentlich, bis auf den Milchreis, gut, wir wissen, er hat seine stabile Fanbase, aber da warten eigentlich zwei gute Sachen auf uns, glaube ich. Und zwar indisches Linsencurry, das mögen wir doch sehr gerne. Ja. Und dann gibt es was Neues, Essen 2, also ich glaube, es ist was Neues. Kenn ich Pasta nicht. Mit ja. Lachssoße, Tomaten, Gurken, Dill-Ragout. Wow. Ich frage mich, ob das ja der interessant. Dieser eine beliebte schnelle Teller ist. Nudeln, Penne mit Rauchlachssoße. Habe ich am Anfang auch gedacht. Einfach in der Extended Version. Nee, ja, ist ja, Extended Version. Nee, ja. Ich glaube ja tatsächlich, es wird mal ein gutes Fischgericht, hört sich zumindest so an. Weil mal ein bisschen von diesem Konzept. Nur der Fisch ist nur der Fisch. Hauptsache. Ja. Und dann noch irgendwas dazu, sondern der Fisch ist ein Teil des Essens Ganzen. Auch. Ja. Des Ganzen. Und das finde ich sehr gut, weil dieses. Klingt wir gut, packen ja. Den Fisch irgendwo oben drauf, egal was drunter liegt, finde ich ein schwieriges Konzept. manchmal ist es geil. Manchmal ist es geil, aber ich finde auch geil, wenn so der Lachs in der Soße kleinstückig verarbeitet wird. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da essen werde. Also da könnte schon passieren, dass ich Essen 2 auch nehme und das indische Linsencurry verschmähe. Oder Wegtuber. Oha, dann bist du fürs Wochenende ja gut aufgestellt. Ist ein gutes Tuba-Essen. Festbar am Sonntag und dann ist schon wieder nächste Woche. Problem ist nur, was man macht beim Papadan. Das muss man halt dann essen direkt vielleicht. Das kriegt man schlecht heim, glaube ich. Oder du isst das Linsencurry und Tuba ist das andere. Ah, das will ich nicht tubern. Das ist kein Tuba-Essen. Doch, das ist nee, schon. Das muss man gleich essen. So eine Pasta mit Lachssoße, das ist kein Tuba-Essen. Das stimmt. Will ich direkt essen, weil du willst nicht, dass es mal kalt wird und der Lachs wird dann trocken und... Pasta wird dann so lecker. Und genau. Oh. Nee, das ist nichts zum Tuba. Okay. Nee. Also, dann machst du das so. So wird's gemacht. Tupo. Ja, und am 31.10. ist dann ja Halloween. Wollten wir nicht eine große Halloween-Folge machen? Wird es jetzt hier angekündigt? Nee, ich wollte es jetzt offen hier besprechen. Das ist ja auch ein Transparenz-Podcast. Ja, Hashtag Transparenz, ja. Okay. Das war angedacht. Passt das jetzt überhaupt dann? Also, so. Ich glaube schon, ja. Dann müssen wir am Freitag aufnehmen. Du meinst von der Zeit her? Ja, das macht das ja keinen Sinn. Dass wir quasi einen Tag früher veröffentlichen. Okay, wir überlegen uns das nochmal. Nur fragende Gesichter am Tisch. Tja, das ist immer das Problem, wenn solche Interna hier vor der großen Öffentlichkeit... Ja, das ist recht. Es war ein großer Fehler. Genauso wie wenn man anfängt, hier Kopfrechnen anzufangen. Ja, das ist auch nicht gut. Fatal. Das ist fatal. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir schließen hier ab und können dann im Nachhinein unsere Interna regeln. Und wenn ihr doch Bock habt, die Interna zu erfahren, dann kommt in unsere Telegram-Gruppe Mensa Podcast Official. Wir brauchen nur einen IBAN. Richtig. Auch wichtige Infos über die Lage mit Corona dort zu erfahren. Und schreibt uns gerne eure Gruselgeschichte über vielleicht das Mensa-Essen eurer Wahl Idee. An unsere E-Mail-Adresse. Das ist eine gute Idee, weil... pixos@tutanota.de. Das ist catchy. schreibt uns eure Gruselstory. Wir wollen Gruselstories, weil ohne Gruselstories gibt es kein Halloween. Also hängt eigentlich alles von euch ab. Ja, genau. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der oder die ein oder andere schon gruselige Stories von Essen oder irgendwelchen sonstigen Begegnungen in der Mensa zu berichten hat. Vielleicht wart ihr auch mal bei der Führung und habt dann da irgendwie so wir sind sehr Säcke gesehen, wo man nicht wusste, was ist da wirklich drin und da war so ein bisschen rot oben dran und so. Rote Beete für Scheiß Couscous. Oder Blut. Oder Blut, ja. Also ja, wir können euch... Oder wie genau habt ihr in den AZ80 reingeschaut? Sorry. Wir kennen nur wir. Das ist intern. Anyway. Ja, wir sind sehr gut. Wir können sehr gut lesen. Das heißt, wir würden einfach die Storys vorlesen. Wir können gut lesen. Wenn ihr eine schöne Story habt, dann... Die Kernkompetenz, die wir in unserem Studium gelernt haben. Lesen. Aber wir merken es uns nicht, wir lesen es nur. Ja. Wenn ich es nicht markieren kann, habe ich nichts gelesen. Ja, okay. Ja, mit diesem Wort an die Erstis, die ja jetzt starten, immer schön markieren. Immer schön. Vor allem in sozialwissenschaftlichen Studien, sehr wichtig. Am 2.11. startet es. Am 2.11. startet es, aber jetzt ist schon Einführungswoche. Ah, jetzt ist Einführungswoche, ja. Ja. Deswegen unser Tipp, immer markieren, sonst hat man nichts geschafft. Genau, man muss ja zeigen. Sieht dann was aus, man fühlt sich gut. Ja, das stimmt. Ja. Aber wie lange ich schon kein Seminar mehr hatte. Schon, vermisst du schon fast. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber, mich doch gewundert. Aber ja. Du setzt dich auch einfach irgendwo dazu. Ja, gibt ja nichts gerade. Oder klingt dich ein per Video. Ja. Okay, vielleicht muss ich mir dann nochmal angucken, wie man sich gerade so anzieht in der Jugend. Ja, und du musst den Hauptsache keine Socken. Immer Knöchel sind immer so. Das gibt's aber schon seit ein paar Jahren. Ich weiß, aber das verstehe ich nicht einfach. Im Winter, was ist los mit denen? Ja, ich schreibe auch Falschsprache auf. Jetzt haben wir das auch geklärt. Ich werde alt, ja. So ist es halt. Schlusswort vorher war besser. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie einen guten Abbinder finden. Ja, so sendet eure Grusel-Stories und dann. Sendet eure Grusel-Stories, ja. Wir können lesen. So. Jetzt müsst ihr das Baby heimschaukeln. Okay, ich sage jetzt nichts mehr. Tschüss, ciao! Okay, das war's. Schlechtestes Ende ever. Ja, das ist richtig schön, Lacher hier.